Hi und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas. Heute bin ich mal alleine und es geht um Persönlichkeitstypen. Zu dem Thema wurde ja schon viel erzählt, wurde viel geschrieben. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich habe gestern in der Instagram-Story vom Lukas Manko gesehen, dass er einen Persönlichkeitstest gemacht hat auf 16personalities.com. Verlinke ich euch auch alles in den Shownotes. Und habe ich mir dann mal angeguckt und den heute auch oder gerade eben dann durchgeführt. Und das ist natürlich, wie man es so kennt, man muss dann so ein paar Fragen ausfüllen, beziehungsweise also eine Skala, wo man sich dann einordnen kann. Das sind dann ein paar Seiten, wo man was ausfüllen muss. Dauert, glaube ich, unter 12 Minuten und dann kriegt man da direkt eine Auswertung, sogar eine ziemlich detaillierte Auswertung über viele Seiten. Am Ende kann man natürlich dann so eine Premium-Auswertung mit irgendwie 162 Seiten kaufen, bla bla bla. Habe ich jetzt mal nicht gemacht, brauche ich auch erstmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich habe auch davor schon mal Persönlichkeitsteste durchgeführt, also von anderen Anbietern. Die waren aber echt nicht so ausführlich wie der jetzt von 16 Personalities. Deshalb, also wenn ihr an dem Thema interessiert seid, würde ich euch auch echt empfehlen, den mal auszuführen, alles mal einzutippen und dann mal gucken, was da rauskommt. Wenn ich die anderen Teste finde, die ich mal durchgeführt habe, dann packe ich die auch in die Shownotes, aber ich kann euch da jetzt nichts versprechen, aber schaut einfach mal vorbei. Ja gut, was ist denn jetzt bei mir rausgekommen? Bei mir ist rausgekommen, ich bin ein Kommandeur. Klingt jetzt ja erstmal nach so, okay, cool. Also mir hat das jetzt auch nicht so wirklich was gesagt, beziehungsweise ich hätte mich jetzt auch nicht so als Kommandeur, sagen wir mal, eingeordnet. Aber man sieht sich auch mal an sich selbst natürlich ein bisschen anders, als das andere Leute sehen, beziehungsweise wenn man es jetzt mal so auswertet. Da sieht man es ja wieder. Aber dann stand unter anderem dann erstmal so eine Skala von verschiedenen Werten, wo man eingeordnet wird, die wollte ich euch jetzt nicht erklären, sondern stand darunter ein Zitat, das lese ich jetzt mal vor. Ihre Zeit ist begrenzt. Vergeuden Sie sie nicht darauf, das Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen beeinsperren. Dies würde bedeuten, nach den Schlussfolgerungen anderer zu leben. Gestatten Sie dem Lärm der öffentlichen Meinung nicht, Ihre eigene innere Stimme mundtot zu machen. Und haben Sie immer den Mut, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Ihr Herz und Ihre Intuition haben ein untrügliches Gefühl dafür, was Sie im Leben werden wollen. Alles andere ist zweitrangig. Und dieses Zitat ist von Steve Jobs, mehr oder weniger gut übersetzt. Und ja, und steht eigentlich ziemlich genau dafür, was ich mal in der Folge Carpe Diem zu meinem Lebensmotto erzählt habe. Nämlich, dass ich den Leben Carpe Diem nutze den Tag. Das passt ja genau mit dem, was jetzt hier drin steht oder trifft das überein. Und verdeutlicht einfach nochmal meine Lebenseinstellung. Und da wird man dann natürlich manchmal etwas hellhöriger, wenn man das da so sieht, was einen widerspiegelt. Gerade wenn man dann auch nochmal so anguckt, was denn auch so Kommandeure aus dem eigenen Umfeld, hatten die das da genannt, für Leute so sind. Einmal der Steve Jobs, finde ich auch einen ziemlich coolen Mann. Habe ja auch so eine Biografie vor einigen Jahren, als sie gerade rauskam, beziehungsweise ein Jahr später gelesen, die erste. Und fand das mal ziemlich interessant, bin ja auch ein Apple-Fan. Klar, Steve Jobs finden viele cool. Ist ja auch so ein Sinnbild wie Elon Musk oder sowas, so jemand, der da über allem steht und einfach so ein High-Performer ist. Aber fand ihn auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant, was er so gemacht hat. Dann ein Harrison Ford, ein Gordon Ramsay, Franklin D. Roosevelt oder auch jemand, den ich da jetzt eher nicht vermutet hätte, den Francis J. Underwood von House of Cards. Ja, okay, die Serie wurde jetzt zwar eingestellt, aber das hat ja andere Gründe. Das hat jetzt nichts mit dem Persönlichkeitstypen zu tun von dieser Figur. Ja gut, dann habe ich mir auf jeden Fall nochmal die Stärken und die Schwächen angeguckt. Und ich kann euch jetzt mal nennen, damit ihr das mal so ein bisschen einordnen könnt, was man jetzt dann unter so einem Kommandeur verstehen kann. Also Stärken sind auf jeden Fall Effizienzgedanke. Man ist energiegeladen, selbstbewusst und hat einen starken Willen, den man auch durchsetzen will. Ist ein strategischer Denker und charismatisch und inspirierend. Ich sehe mich da auch teilweise wieder, auf jeden Fall dieser Effizienzgedanke, das passt ja auch mit dem Carpe Diem zusammen, energiegeladen sehe ich mich auch drin, aber das charismatisch weiß ich jetzt nicht, ob ich charismatisch bin, würde ich jetzt persönlich sagen, nicht so, ist natürlich die Frage, wie andere mich jetzt zu sehen, keine Ahnung, müsste ich mal Freunde von mir fragen, ob sie mich charismatisch sehen, aber die würden wahrscheinlich eh nein sagen, aber wäre auf jeden Fall mal eine interessante Frage, das mal rauszufinden. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Schwächen, die will ich jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen. Stur und dominant auf jeden Fall, intolerant, ungeduldig, arrogant, man hat eine schlechte Emotionssteuerung und ist kalt und rücksichtslos. Da sehe ich mich leider teilweise natürlich auch in ein paar Punkten wieder. Auf jeden Fall ungeduldig, wo man natürlich jetzt auch sagen könnte, ja, heute sind doch eh fast alle ungeduldig. Durch dieses, man bekommt instant eine Reaktion durch Social Media oder halt überhaupt durch diese Internet und Digitalisierung und bla bla bla bla. Aber naja, ist auf jeden Fall eine Schwäche. Schlechte Emotionssteuerung, ja, das trifft auch teilweise zu. Sind natürlich auch alles so Punkte, an denen ich dann so mehr oder weniger bewusst auch versuche, ein bisschen gegenzusteuern. Weil gerade diese schlechte Emotionssteuerung, dass dann einfach mal so die Stimmung relativ schnell umschlagen kann, das kommt schon mal vor bei mir. Will ich jetzt nicht leugnen. Ist halt so, man ist halt so gestrickt, aber natürlich sollte man das nicht einfach hinnehmen, sondern kann da auch ein bisschen an den Schwächen, je nachdem wie schlimm oder wie gefährlich, in Anführungszeichen, die sind, sollte man da natürlich dran arbeiten, aber nicht in dem Sinne, dass man versucht, die Schwächen komplett auszugleichen. Dann ist man ja nur noch Mittelmaß und wer will schon Mittelmaß sein? Genau, ja, und dieses kalt und rücksichtslos, okay, rücksichtslos finde ich jetzt schon ein bisschen hart. Kalt, ja gut, emotionskalt, das, ich denke vielleicht manchmal etwas zu rational, das kann gut sein. Da will ich aber gleich nochmal auf weitere Beispiele eingehen. So, und dann war da noch ein Zitat unter der Rubrik, ich glaube Karriere war das. Und das wollte ich jetzt auch mal kurz vorlesen, weil das doch ganz gut teilweise meine Denkweise widerspiegelt, beziehungsweise ich mich da so ein bisschen wiedergefunden habe. Überhaupt diese Ausführungen, die waren sehr interessant. Das waren, ich glaube, 8 Seiten voll mit Informationen über einen selber. Und da hat schon vieles gestimmt. Teilweise ein bisschen beängstigend, was da so steht. Naja, beängstigend nicht, aber es ist so, wow, krass, das, ja, nimmt man ja nicht immer alles so jeden Tag wahr an sich selbst. So, dann auf jeden Fall zum Zitat von Commanders. Failure is not an option. They conceive a vision of the future, formulate a strategy to achieve that vision and execute each step with ruthless precision. Ja, da sehe ich mich dann teilweise auch wieder ein bisschen drin. Ist natürlich alles mal so ein bisschen überspitzt, würde ich mal sagen, dargestellt, aber ja, da treffen dann schon so. Also ich sehe mich da auf jeden Fall ein bisschen drin wieder. So ist es nicht. Gut, dann wollte ich mal so ein paar Beispiele aus meinem Leben natürlich bringen, weil das ist ja auch mal am nächsten und da kann man ja auch am meisten mit verknüpfen. Und zwar geht's wieder mal um um meine letzte Beziehung. Die habe ich ja schon ein paar Mal kurz angerissen. Und zwar habe ich da in diesem Sommer, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, relativ schnell Schluss gemacht. Hat mir auch meine Ex-Freundin so gesagt, dass sie da ein bisschen enttäuscht von mir war, dass ich da so schnell einen Cut gemacht habe in der Beziehung. Nochmal so als Erklärung, für mich war das nämlich dann auf jeden Fall so, ich wollte nicht so sein, man kennt diese Leute oder nicht unbedingt kennt man die persönlich, aber man kennt dieses Bild, dass man dann zwar nicht so ganz zufrieden ist in der Beziehung, aber man hat sich ja gegenseitig und man will ja nicht wieder alleine da irgendwie durch die Welt tingeln und dann bleibt man halt zusammen, ist zwar nicht ganz glücklich, aber man hat ja jemanden und ne, ja, dann kriegt man irgendwann Kinder, arbeitet weiter, geht in Rente und Ende. So jemand wollte ich halt nicht sein und habe dann relativ schnell nach einer relativ langen Beziehung, je nachdem, natürlich gibt es Leute, die sind länger zusammen, andere, die sind weniger lang zusammen, habe dann da relativ schnell die Reißleine gezogen und gesagt, ja, so möchte ich jetzt nicht mehr. Ja, war vielleicht etwas rücksichtslos und etwas zu vorschnell, aber ich hab's halt so gemacht, weil ich nicht so enden wollte. Da hat mir auch ein Freund dann im Nachhinein nochmal gesagt, der Respekt, hat er gesagt, mach nicht viele so schnell Schluss, wenn sie sowas sehen, weil ich ihm das auch mal so erzählt habe, dass ich halt nicht so jemand werden will oder dass ich mich auch so nicht sehe. Und war auf jeden Fall ganz interessant, dass man das so nochmal so wiedergespiegelt hat. Und auf jeden Fall war ich auch manchmal etwas kalt in der Beziehung. Kann nicht sein, das war auch so, aber es war bei uns dann auch immer so, dass wenn wir uns dann gesehen haben, dann war auch wieder eigentlich alles gut. Ja, und ich habe natürlich auch, was heißt natürlich, für mich vielleicht natürlich, für andere Persönlichkeitstypen nicht, ich habe Dinge von ihr erwartet, beziehungsweise hatte das so im Kopf und habe das eigentlich meistens, glaube ich, nicht so ausgesprochen, aber das spiegelt sich natürlich trotzdem irgendwie wieder im Verhalten, dass ich, oder auch dieser Persönlichkeitstyp, der zeichnet sich ja aus, dadurch der Commander, dass so wie er tickt, teilweise halt auch von anderen erwartet, beziehungsweise dieses Interesse für neue Dinge und Effizienzgedanken, bla bla bla, was auch immer. Das sind ziemlich viele Infos. Und das habe ich, glaube ich, auch teilweise von ihr erwartet, was dann natürlich auch nicht so ganz fair ist, weil sie ja natürlich ein ganz anderer Persönlichkeitstyp war. und in dem Sinne auch keinen Sinn macht. Das ist natürlich auch einer der Schwächen, definitiv, von meinem Persönlichkeitstypen, dem Commander. Ja gut, aber so ist das halt. Aber auf der anderen Seite sind mir Beziehungen natürlich mehr sehr wichtig. Ist nicht nur Liebesbeziehungen, sondern natürlich auch mit meinen Freunden, mit Bekannten, mit coolen Leuten, die man halt so trifft. Weil ich gerade diese intensiven und auch interessanten Diskussionen, sei es über Entrepreneurship oder, keine Ahnung, irgendwelche verrückten Sachen, was auch immer, über Investments, die erfüllen mich schon ziemlich sehr. Dieser Austausch, den brauche ich auf jeden Fall. Das habe ich auch jetzt im letzten Jahr gemerkt, beziehungsweise in diesem Jahr, in 2017, ist ja noch nicht 2018. Da habe ich das gemerkt, dass mir schon sehr wichtig ist. Und ohne kann ich auch nicht funktionieren. Gerade wenn man auf einer ähnlichen Welle ist mit dem Gegenüber, mit dem man spricht, oder wenn es auch eine Gruppe ist, wenn man auf einer ähnlichen Welle schwingt, beziehungsweise tickt, dann gibt es schon sehr viel Energie. Ich habe das auch so nach dem letzten Interview gemerkt, was ich durchgeführt habe. Da war ich richtig energiegeladen. Das hat mich nochmal so richtig motiviert, richtig Gas zu geben. Ich brauche das einfach. Das gibt mir Energie. Und so im stillen Kämmerchen tagelang arbeiten oder noch schon mal wochenlang, das kann ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall den Austausch und einfach diesen Input und einfach mal Anregung von anderen, dass man da weiter Gas gibt und auch so ein bisschen neuen Input bekommt. Quasi auch so ein bisschen Feedback. Das ist schon sehr wichtig für mich. Aber ist natürlich jeder Persönlichkeitstyp anders und habe es jetzt nur so für mich gemerkt. Was mir auch aufgefallen ist, dass mir manchmal so das Verständnis für andere Persönlichkeitstypen ein bisschen fehlt. Das hatte ich ja eben am Anfang schon gesagt. Beziehungsweise das kriege ich manchmal wiedergespiegelt von meiner Familie zum Beispiel. Weil mein Bruder, der tickt da schon ein bisschen anders als ich. Und ja, dafür muss man natürlich, oder ich muss dafür ein Gefühl entwickeln. Da bin ich definitiv noch nicht an einem, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben zum Entwickeln, zum Optimieren. Ja, bin da auf jeden Fall auch dran, interessiere mich ja auch. Dieses Jahr habe ich auch mehr so in Richtung Psychologie noch ein bisschen, ja, ein paar Themen aufgefasst, gelesen. Und das ist natürlich schon mal ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch wie das Gehirn funktioniert. Ist ja auch bei jedem anders. Da muss man natürlich, oder ich, oder jeder sollte natürlich da sich fortbilden, um optimal mit anderen zusammenarbeiten zu können oder auch optimal auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Ja, und denen dann nicht voll vor den Kopf hauen und also wortwörtlich, jetzt nicht physisch, indem man dann einfach irgendwas sagt, was so gar nicht in die Situation passt, so scheldenmäßig. So eine kognitive Dissonanz, wie man das auch schön nennt in der Psychologie, beziehungsweise in der Verkaufspsychologie, habe ich mir auch im Marketing so gelernt, dass man das da nicht verursacht, sondern da dem anderen schon entgegenkommt. Dazu habe ich gestern auch noch was ganz Interessantes gehört, beziehungsweise gesehen. In Babylon Berlin war das, glaube ich. Ganz coole Serie, kann ich nur empfehlen. Das ist ziemlich interessant, mal so das Berlin aus 1929 zu sehen. Mehr oder weniger, aber dieser Flair kommt auf jeden Fall ziemlich gut rüber. Und da war eine Rückblende, wo dann der Protagonist mit seinem Vater da irgendwie irgendwo war und hat ein bisschen was erzählt. Und da war auch viel, was ich jetzt nicht so unterstützen würde, beziehungsweise Mist dabei, würde ich sagen. Aber da war dann auch so ein Satz ungefähr dabei, wie der Mensch ist nicht gleich. Das spiegelt sich auch am stärksten wieder in der Familie, beziehungsweise, dass der Bruder, also der Protagonist hat auch einen Bruder, dass der schon ganz anders ist als der Protagonist zum Beispiel. Und das kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass ich jetzt gerade so eine Familie, dass ich zeigt, dass es einfach verschiedene Typen von Menschen gibt. Jeder tickt einfach anders und jeder hat auch andere Bedürfnisse. Und da muss man einfach auch drauf eingehen können, beziehungsweise wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, ist es schon nicht schlecht. Und an dem Punkt muss ich auf jeden Fall für mich auch ein bisschen weiter daran arbeiten. Obwohl das auch so teilweise eine Stärke, teilweise eine Schwäche von meinem Persönlichkeitstyp ist, dass man gut Leute zusammenbringen kann, aber oder auch sich gut austauschen kann mit anderen, beziehungsweise gut Beziehungen pflegt, aber auf der anderen Seite dieses Eingehen und dieses Verständnis, wenn man anders tickt, das muss ich ein bisschen bei mir ausprägen. Und noch ein für mich wichtiger Punkt, weiß ich nicht, ob das für euch wichtig ist, aber für mich war das auf jeden Fall wichtig dieses Jahr, habe ich auch gemerkt, das habe ich auch mal in dem Punkt Karriere gelesen, und zwar, dass die Fähigkeiten von so einem Commander-Persönlichkeitstypen, die wollen anerkannt oder wollen gesehen werden, erkannt werden und nicht stagnieren auf so einem Low-Level Angestellten, der sich nicht mehr weiterentwickelt oder sich nicht weiterentwickeln kann, wie auch immer das dann halt durch die äußeren Umstände gegeben ist, obwohl man die natürlich auch immer ein bisschen beeinflussen kann, aber na, darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, sondern dass das dann einen beziehungsweise diesen Persönlichkeitstypen ziemlich unglücklich machen kann. Ja, das habe ich auch nochmal dieses Jahr so gemerkt, obwohl ich mich natürlich viel weitergebildet habe, viel gelesen habe, viele Podcasts auch gehört habe. Deshalb habe ich auch angefangen mit meinem eigenen, weil ich auch so viel Podcasts gehört habe und dachte, ja, das habe ich auch mal Bock drauf. Ich habe jetzt so viel gehört, da muss ich mal selber was machen. Ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich auf jeden Fall was machen muss, mich weiterentwickeln muss, weil sonst, ja, bin ich einfach unhappy, nicht glücklich und ja, da fehlt mir irgendwie was. Genauso wie mit dem Austausch mit Menschen, da fehlt mir, wenn ich das nicht habe, da fehlt mir auch was. Ja gut, das ist eigentlich so das, was ich jetzt mal so erzählen wollte, als ich das eben gelesen habe. Auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Thema, werden wir da auch mal noch ein bisschen weiter einlesen, gucken, ob ich noch einen anderen guten Persönlichkeitstest finde, wenn der Lukas nicht wieder zuvor kommt und wieder irgendeinen guten postet, aber ist natürlich nicht schlecht. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören, falls es auch für euch interessant war, gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall solltet ihr, wenn ihr bis hierhin gehört habt, diesen Persönlichkeitstest selbst mal durchführen. Nehmt euch diese 12 Minuten oder wie lange das ungefähr dauert und lest es danach durch. Ihr werdet auf jeden Fall so viele Punkte wieder erkennen von eurem Verhalten, von euch selbst, wie ihr denkt. Das ist dann schon teilweise ein bisschen krass. Aber es macht auf jeden Fall es öffnet die Augen und zeigt einem auch nochmal, wer man so ist. Und man sollte natürlich wissen, wer man ist, um den Weg zu finden, wo man hin möchte, beziehungsweise den eigenen Weg zu beschreiten zu können, zu dem langfristigen großen Ziel, was auch immer man hat. Das ist ja auch wieder bei jedem ein anderes. Ja gut, dann an dieser Stelle danke fürs Zuhören und ja, wir hören uns in der nächsten Entdecker-Podcast-Folge wieder. Bis dann und ciao.